Das Narrative Selbst. Die Suche nach dem, was man das Narrative Selbst nennen könnte, beginnt wie viele gute Heldenreisen mit einem Schiff, dem legendären Schiff von Theseus. Der altgriechische Schriftsteller Plutarch formulierte einst folgendes berühmtes Paradoxon: Das Schiff, auf dem Theseus mit den Jünglingen losgesegelt und auch sicher zurückgekehrt ist, eine Galeere mit 30 Rudern, wurde von den Athenern bis zur Zeit des Demetrios Paleros aufbewahrt. Von Zeit zu Zeit entfernten sie daraus alte Planken und ersetzten sie durch neue Intakte. Das Schiff wurde daher für die Philosophen zu einer ständigen Veranschaulichung zur Streitfrage der Weiterentwicklung. Denn die einen behaupteten, das Boot sei nach wie vor dasselbe geblieben, die anderen hingegen, es sei nicht mehr dasselbe. Plutarch veranschaulicht damit das philosophische Problem, das sich auftut, wenn wir über Kontinuität und Identität eines Gegenstands sprechen wollen. Würde man an dem Schiff nach und nach die Planken austauschen, ab wann würde es aufhören, das Schiff des Theseus zu sein? Wenn die Hälfte der Planken ausgetauscht wurde? Bereits dann, wenn nur eine Planke gewechselt wurde? Oder erst, wenn keine Planke des alten Schiffs im neuen Meer zu finden ist? In der Identitätsforschung steht dieses Paradox als Sinnbild dafür, wie schwer sich die Identität eines Menschen benennen lässt, der sich doch jede Sekunde ein wenig verändert und dennoch der gleiche bleibt. Wie kommen innere Kohärenz und die wechselnden Holzplanken zusammen? Eine mögliche Antwort: in der narrativen Identität. Der Philosoph Paul Ricoeur analysiert in vielen seiner Texte den großen Umweg, den das Subjekt gehen muss, um zu sich selbst zurückzukehren. Wer ist derjenige, der sich im Verstehen und Interpretieren selbst findet? Wer bin ich? Auf diese Frage antworten wir üblicherweise mit unseren Charaktereigenschaften oder aber mit Gruppenzugehörigkeiten, also mit Aspekten unserer Identität, die wir für so konstitutiv halten, dass sie uns trotz permanenter Veränderung als eine mehr oder weniger konstante Existenz ausweisen.